Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Katholische Krankenhäuser weisen Vergewaltigte ab. Piraten, solche Praktiken müssen verhindert werden. Zwei katholische Krankenhäuser aus Köln sollen laut Medienberichten einer vergewaltigten Frau eine vollumfängliche Versorgung verwehrt haben. Da vor allem die Pille danach den Grundsätzen der katholischen Kirche widerspräche, musste die Frau auf ein anderes Krankenhaus ausweichen. Eine umfassende medizinische Versorgung wurde dadurch verzögert und gegebenenfalls im Erfolg gemindert. Wer den Glauben über den Opferschutz stellt, hat das mit den Menschenrechten nicht verstanden, protestiert Lukas Lammler, gesundheitspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW. Wir fordern in einem Eilantrag die Landesregierung auf, sich strikt gegen solche Praktiken auszusprechen, sämtliche Hintergründe dieser Vorgehensweise aufzuarbeiten und entsprechende deutliche Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn selbst das Krankenhaus von einem vermutlichen Missverständnis spricht, ist eine umfassende Aufklärung dringend notwendig. Eins muss klar sein. Ein Krankenhaus, das mit Steuermitteln finanziert wird, muss sich um jeden Steuerzahler kümmern, völlig unabhängig von dessen Glauben oder dessen Gesundheitsgeschichte, sagt Lammler. Auch wenn die katholischen Krankenhäuser möglicherweise mit Blick auf das kirchliche Selbstbestimmungsrecht korrekt gehandelt haben sollten, so muss dennoch klar sein, dass die umfassende ärztliche Behandlungspflicht höchste Priorität genießen sollte. Völlig unabhängig von religiösen Standpunkten über die Pille danach muss einem Vergewaltigungsopfer geholfen werden, schnell, umfassend und mit allen notwendigen medizinischen Konsequenzen. Mit meiner Vorstellung von christlicher Nächstenliebe ist diese Verweigerung von Hilfe nicht zu vereinen, sagt Birgit Rydlewski, frauenpolitische Sprecherin der Piratenfraktion NRW. Der heute von den Piraten eingereichte Eilantrag soll in der anstehenden Plenarsitzung am 23. und 24. Januar debattiert werden. Darüber hinaus will die Piratenfraktion NRW mit einer kleinen Anfrage weitere generelle Hintergründe erfahren. Wir wollen wissen, wie viele katholische Krankenhäuser wie viele Steuergelder erhalten und wie die Landesregierung solche Vorkommnisse künftig verhindern will. Uns allen muss klar sein, so etwas darf sich nicht mehr wiederholen, sagt Daniel Schwert, Kölner Abgeordneter der Piratenfraktion NRW. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.